dank den jungen, hübschen Damen, die sich hier die Sohle blank putzen. Könnt ihr ruhig noch ein paar Mäsen. Schauen wir euch nicht, ist klasse. So. Wir gehen auch die Bühne ein bisschen weiter hoch. Wollen wir euch mal ein Beispiel, machen wir euch mal Bilder davon. Klasse. Weil jetzt kommt gerade passend Stück dafür. Jetzt aber ab heute. Moment. Jetzt eine Pause füller machen, weil wir haben die Seite gerissen. Das war nicht geplant, aber meistens ist es dann so. Aber das kennen ihr alle gar. Das ist ein typisches Sommerlied. Ja? Das singen wir jetzt alles Sommer.